Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Stefan Einlein einen schönen guten Abend. Trotz aller diplomatischen Bemühungen, der Krieg im Libanon geht unvermindert weiter. Erneut schwere israelische Luftangriffe auf Ziele im Süden des Landes und die Regierung Olmert plant eine Ausweitung der Offensive. Wir berichten ausführlich zu Beginn dieser Sendung. Angesichts der Leiden der Menschen im Nahen Osten verblasst die Dramaturgie des diesjährigen Berliner Sommertheaters. Die Union ist auf der Suche nach ihrem politischen Profil und beim Thema Gesundheit geht der Streit weiter. Außerdem in dieser Sendung unter anderem Informationen über das Preishoch an den Ölmärkten und den drohenden Bürgerkrieg auf Sri Lanka. Der Hintergrund Politik ab 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk beschäftigt sich heute mit der Zukunft der europäischen Abfallpolitik. Es war der dritte schwere israelische Luftangriff innerhalb von 10 Tagen. Auch wenn die ursprünglich genannte Zahl von 40 getöteten Zivilisten inzwischen deutlich nach unten korrigiert wurde, gibt es kaum Hoffnungen auf ein rasches Ende der Kämpfe. Die Außenminister der Arabischen Liga unterstützten dennoch heute in Beirut den Friedensplan der libanesischen Regierung. Björn Blaschke berichtet. Der Entwurf soll, so seine Verfasser, zu einem Ende der Gewalt führen, wird aber von Libanon und anderen arabischen Staaten als pro-israelisch abgelehnt. So verlangt der Entwurf eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten von der Hisbollah. Von Israel fordert er ein Ende der offensiven Operationen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die israelischen Militärs defensiv tätig werden dürften, also zur Verteidigung, die Hisbollah dagegen nicht. Libanons Ministerpräsident warb in Beirut erneut für seinen 7-Punkte-Plan. Der sieht unter anderem vor, dass die israelischen Militärs sich von libanesischem Territorium zurückziehen und ein Gefangenenaustausch eingeleitet wird. Zudem sollen die libanesischen Streitkräfte ihre hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen, was bedeutet, dass auch Signora eine Entwaffnung der Hisbollah fordert. Wir brauchen heute Druck auf die internationale Staatengemeinschaft, damit der Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet, die einen umfassenden und permanenten Waffenstillstand erreicht und einen gleichzeitigen Abzug Israels aus Libanon. Wir wollen die Unterstützung der Araber, der islamischen und der christlichen Welt und des Rests der internationalen Gemeinschaft, um die Aggression zu stoppen. Signora zeigte sich mehrfach sehr bewegt und dankbar für die Solidaritätsbekundungen der arabischen Staaten. Auch die Initiative Saudi-Arabiens, das für die kommende Woche ein Sondergipfeltreffen der arabischen Staatschefs in Mekka anberaumt hat, wertet er als positives Zeichen. Denn sein Land brauche Hilfe, jetzt, zur Zeit des Krieges, aber auch in Zukunft, wenn es um den Wiederaufbau Libanons gehe. Informationen von Björn Blaschke. Trotz der steigenden Opferzahlen, die USA zumindest, stehen weiter fest auf der Seite der israelischen Regierung. Auf seiner Ranch in Texas stärkte George Bush heute Ministerpräsident Olmert den Rücken. Nur wenn das Problem an der Wurzel gelöst sei, könne über einen Rückzug der israelischen Armee nachgedacht werden. Worte, die in Israel mit Genugtuung registriert werden. Aus Tel Aviv dazu Thorsten Teichmann. Die israelische Lesart des wochenlangen blutigen Konflikts im Gazastreifen und im Libanon unterscheidet sich wesentlich vom Blick der internationalen Militäroperation nicht als Aggression, sondern als Reaktion auf die Angriffe mit Katyusha- und Qassam-Raketen der anderen Seite. Diplomatische Schritte sollen demnach vor allem das Ziel haben, die Hisbollah zu stoppen, nicht Israel. Verteidigungsminister Peretz hat angekündigt, wenn das nicht gelinge, werde die Offensive noch einmal ausgedehnt. Wenn die Gespräche nicht zu einem guten Ende kommen, wird die Armee schon in den nächsten Tagen alle notwendigen Schritte unternehmen, um alle Abschussplätze der Katyusha-Raketen unter Kontrolle zu bekommen, um die Gefahr zu verringern und damit die israelischen Bürger die Bunker wieder verlassen können. Im Moment sitzen einige Familien im Norden Tag und Nacht in den Schutzräumen. Im Norden des Landes sind im Laufe des Tages wieder Geschosse der libanesischen Hisbollah eingeschlagen, so zum Beispiel in Kiryat Shmona, in Shlomi, Nahariya und Sifat. Mehrere Menschen wurden verletzt. Für den Sprecher des israelischen Außenministeriums Regev ist deshalb klar, dass die militärische Aktion noch nicht abgeschlossen ist. Das erklärte Regev nach dem Anschlag auf Haifa, bei dem gestern 3 Bewohner ums Leben gekommen waren. This indiscriminate attack on the Israeli civilian population in the city of Haifa. Dieser willkürliche Angriff auf israelische Zivilisten in Haifa verstärkt nur unsere Entschlossenheit, gegen die Hisbollah vorzugehen. Wir verteidigen unsere Bevölkerung, indem wir die Gefahr neutralisieren, die diese extreme Organisation für Israel darstellt. Das alles hat bisher aber nicht geholfen, die Angriffe der Hisbollah auf Ziele in Israel zu verringern. In Kfar Giladi steht ein Mann vor seinem zerstörten Haus und ist ratlos. Ich habe Frau und Kind genommen und habe einen Abflug gemacht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wann geht das zu Ende? Kinder kommen zu Schaden, Nachbarn. Das ist nicht normal und es ist auch schade um die Zeit. Der israelische Minister Mofaz sieht in dem Angriff auf den Ort dagegen eine Bestätigung, die bisherige Politik fortzusetzen. Mofaz kam nach Kfar Giladi, um den Ort zu besichtigen, an dem gestern 12 Reservisten ums Leben gekommen waren. Hier in Kfar Giladi war es sehr hart für den Staat Israel. Der Angriff auf Kfar Giladi ist schwer für den Staat Israel. Wir müssen unseren Kampf fortsetzen. Ich glaube, am Ende wird die Hisbollah verändert sein. Ich weiß, dass die Gruppe schon jetzt nicht mehr die gleiche ist im Vergleich zum Beginn der israelischen Angriffe. Viele Analysten der internationalen Gemeinschaft fürchten, dass die Führung der Hisbollah gestärkt aus den Kämpfen hervorgeht, ebenso wie Syrien und der Iran. Auch hier ist die israelische Sichtweise wieder eine vollkommen andere. Ein Bericht von Thorsten Teichmann. Nicht nur ohnehin Israel und die USA. Unter dem Eindruck des Libanonkrieges verlieren auch die Vereinten Nationen viel Ansehen in der arabischen Welt. Wut und Unverständnis über die zögerlichen UN-Resolutionen. Der Sicherheitsrat gilt als Statthalter des Westens. Die iranische Regierung versucht deshalb Schritt für Schritt, sich als Meinungsführer arabischer Interessen zu profilieren. Trotz drohender Sanktionen zeigt Teheran dem Sicherheitsrat weiter die kalte Schulter. Susanne Güsten berichtet. UN-Resolution vernichtet Anreizpaket, so titelten die Teheran Times heute. Durch die ultimative Aufforderung an Iran, die Urananreicherung bis zum 31. August einzustellen, habe der UN-Sicherheitsrat die Chancen zerstört, dass Teheran sich auf das westliche Angebotspaket einlassen werde. So interpretierte das Blatt die Ankündigung des Atomunterhändlers Larijani, dass Iran die Urananreicherung fortsetzen und bei Bedarf sogar ausweiten werde. Der Sicherheitsrat habe mit seiner Resolution das Vertrauen unterminiert, das zu Verhandlungen über das Angebotspaket notwendig sei, argumentierte Larijani. Viel Wertschätzung erfährt die UNO in Iran derzeit ohnehin nicht, eine weitere Auswirkung des Libanon-Konflikts. Als politischen Angriff auf Libanon kritisierte der iranische Außenminister Mottaki heute den UN-Resolutionsentwurf zu Libanon. Unter dem Einfluss der Amerikaner ergreife die UNO mit dem Entwurf einseitig zugunsten Israels Partei, sagte Mottaki. Die Resolution unterscheide sich in der vorliegenden Form nur in der Wahl der Mittel von der israelischen Militäroperation. Iran versucht offenbar, diese auch in der arabischen Welt wachsende Kritik an den Vereinten Nationen für die eigenen Zwecke im Atomstreit zu nutzen. Ganz deutlich machte das Larijani. Das Verhalten des UN-Sicherheitsrates angesichts der israelischen Aggression in Libanon habe die wahren Prioritäten des internationalen Gremiums entlarvt, als er die Ausweitung der Urananreicherung ankündigte. Weil der Sicherheitsrat sich als Werkzeug der Mächtigen missbrauchen lasse, habe er jede Glaubwürdigkeit verloren. Vieles spricht dafür, dass es sich bei dieser jüngsten Absage an die Forderung des UN-Sicherheitsrates eher um ein taktisches Manöver handelt, als um den Abbruch der Verhandlungen. Larijani ging mit seiner gestrigen Absage an die Frist des Sicherheitsrates nicht über frühere Äußerungen der iranischen Führung hinaus, die jegliche Vorbedingungen für Verhandlungen über das westliche Angebotspaket ablehnt. Und ein Regierungssprecher in Teheran kündigte heute an, dass Iran nach wie vor auf das Angebotspaket antworten will. Und zwar fristgerecht bis zum 22. August. Informationen von Susanne Güsten. Die Spannungen mit dem Iran, der Krieg im Libanon, auch in Deutschland sind die Auswirkungen spürbar. Der Benzinpreis ist in Rekordnähe und er dürfte in den kommenden Tagen weiter steigen. Denn eine weitere schlechte Nachricht sorgt für Nervosität an den Märkten. Der britische BP-Konzern hat das größte amerikanische Ölfeld für unbestimmte Zeit geschlossen. Offizieller Grund sind Probleme an der Trans-Alaska-Pipeline. Die Einzelheiten von Frank Eichmann aus Washington. Die Nachricht klingt zunächst, als würde irgendwo im Norden Alaskas das quietschende Notventil einer rostigen Ölpipeline zugeschraubt. Stattdessen aber stoppt BP die Förderung auf dem größten Ölfeld der Vereinigten Staaten. Allein das Schließen der über 1000 Bohrungen des Feldes von Prudhoe Bay wird Tage dauern. Unerwartet stark verrostete Pipelines sind der Grund für die Stilllegung. Im Normalfall wird das Öl aus den Bohrungen der großen nördlichen Ölfelder über Sammelleitungen zu einer großen Trasse gepumpt und dann zum eisfreien Erdölhafen von Valdez im Süden Alaskas weitertransportiert. Hier geht es dann per Schiff in die Vereinigten Staaten. Schon auf den ersten Kilometern dieser Reise kam es im Frühjahr zur Panne. Aus einem schweren Leck an einer Transportleitung von Prudhoe Bay flossen zunächst unbemerkt fast 1 Million Liter Erdöl in die Tundra. Diesmal sollen nur 4 bis 5 Barrel, also etwa 600 Liter Öl, ausgesickert sein. Alarmierend war für BP der Gesamtzustand der Pipelines. Leitungstests ergaben 16 Anomalien in 12 verschiedenen Bereichen. Das heißt übersetzt, die Rohrleitungen sind an vielen Stellen so stark korrodiert, dass akute Lecks drohen. Der Gesamtzustand des Rohrnetzes muss den neuesten Tests zufolge so bedrohlich sein, dass das Fördergebiet geschlossen wird. Und bislang sollen erst 40% der Leitungen untersucht sein. BP hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, zu wenig für die Wartung der Leitungen getan zu haben. Millionen Liter von Rostschutzmitteln würden jährlich durch die Leitungen gepumpt, die Wände mit Röntgen und Ultraschall untersucht. Erst vor wenigen Tagen kündigte BP an, statt der geplanten 6 nun 7 Milliarden Dollar für die Sicherheit und Wartung von Förderstätten und Leitungen auszugeben. Die Schließung des Erdölfeldes von Prudhoe Bay bedeutet, dass 8% der US-Erdölproduktion oder 0,5% der weltweiten Förderung wegfallen, auf zunächst unbestimmte Zeit. Umgerechnet ist dies tagtäglich eine über 40 Kilometer lange Schlange von vollbeladenen Tanksattelschleppern. Und so hießen die ersten Schlagzeilen in den US-Medien auch nicht, die Schließung des Erdölfeldes ist ein guter Schritt für die Umwelt Alaskas, sondern neue Sorgen für die Autofahrer, die schon jetzt unter einem allzeit hohen Benzinpreis zu leiden haben. Allerdings werden die Folgen der Erdölschließung in Alaska wohl überschaubar bleiben, was den Preis angeht. Außerdem zeigt eine heute veröffentlichte Statistik, auch wenn die Spritpreise in diesem Jahr ein Viertel über denen des Vorjahres liegen, Autofahrer haben noch mehr gezapft als 2005. Und an diesem ungebremsten Benzinhunger wird auch die Schließung eines Erdölfeldes auf Alaska wenig ändern. Sie hören den Deutschlandfunk ins Inland. Trotz einiger weniger kritischer Stimmen von Seiten der SPD-Linken in der heiklen Nahostfrage zeigt sich die Große Koalition weitgehend geschlossen. Der vorsichtige Kurs von Außenminister Steinmeier findet die Zustimmung beider Koalitionspartner. Anders die interne Stimmung bei der Union. Die CDU steckt im Umfragetief und prompt häufen sich die ungebetenen Ratschläge, vor allem aus den Ländern. Nach ihrer Rückkehr aus den Südtiroler Bergen wartet also viel Arbeit auf Parteichefin Merkel. Die Einzelheiten von Michael Groth. Mit sinkenden Umfragewerten steigt die Zahl der Meinungsäußerungen unzufriedener über den Kurs der Partei. Die Zuverlässigkeit dieses politischen Gesetzes demonstriert derzeit die CDU. Am Wochenende hatten sich die Landesvorsitzenden Schönbohm Brandenburg, Rüttgers Nordrhein-Westfalen und Baldauf Rheinland-Pfalz kritisch zum Zustand ihrer Partei geäußert. Die Stammwähler, so Schönbohm wörtlich, erkennen ihre Partei nicht wieder. Tenor der inzwischen bundesweit zu hörenden Vorwürfe: in der Großen Koalition verliert die Union an Profil, bei wichtigen Themen setze sich der sozialdemokratische Partner durch, ohne erkennbaren Widerspruch. Im Deutschlandfunk legt der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung Schlamann nach. Die bürgerlichen Stammwählerschichten sind zutiefst verunsichert. Es geht darum, diese Stammwählerschicht bei der Stange zu halten und ihnen das Gefühl zu geben oder das Bewusstsein zu geben, dass die Union die richtige Partei für sie ist. Dieses Gefühl droht verloren zu gehen. Dies kann der Generalsekretär der CDU Pufalla gar nicht erkennen. Das Profil schärfe man nicht in andauernder Auseinandersetzung mit dem Koalitionspartner, so Pufalla, ebenfalls im Deutschlandfunk. Das Profil schärfen wir, indem wir unsere Handschrift in der Arbeit der Großen Koalition deutlich machen und indem wir die Modernisierung der Erneuerung der CDU über die 2-jährige Grundsatzprogrammdebatte, die vor 3 Monaten begonnen hat, vorantreiben. Es gelte, die Erfolge der Regierung auf das Konto der CDU zu schreiben. Wir haben die größte Rentenreform mit der Rente mit 67 beschlossen. Wir haben die Föderalismusreform, die größte Verfassungsreform seit 1949 beschlossen. Und wir haben in dem Eckpunktepapier zur Gesundheitsreform zum ersten Mal einen Systemumbau im Gesundheitssystem beschlossen. Unterdessen fordert der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rüttgers gegenüber dem Handelsblatt eine neue Standortdebatte. Zitat: Wir müssen uns über unsere wirtschaftspolitischen Prioritäten klar werden, damit die Wähler wieder wissen, für was die CDU steht. Zitat Ende. Rüttgers vermisst soziales Profil. Er appelliert an die CDU, sich von wörtlich zentralen Lebenslügen zu verabschieden. Dazu gehört für den Politiker unter anderem der Satz, niedrige Steuern führten automatisch zu mehr Investitionen. Im Fernsehsender NTV geht Rüttgers NRW-Kollege Busbach, einer der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, auf Distanz. Hinweis auf Steuerpolitik verstehe ich nicht. Wir befinden uns in einem weltweiten Wettbewerb auch der Standorte. Und wir müssen uns als Volkswirtschaft Bundesrepublik Deutschland positionieren im internationalen Wettbewerb. Dafür brauchen wir auch im internationalen Maßstab vergleichbar attraktive Steuersätze. Da führt kein Weg dran vorbei. Die Vermutung, die Vielzahl der Unzufriedenen bereite insgeheim ein Ende des Regierungsbündnisses vor, weist Pofalla mit Hinweis auf den 4 Jahre geltenden Koalitionsvertrag zurück. Die Koalition habe die Pflicht und Schuldigkeit, die großen Reformen zu bewältigen. Für Spekulationen, das Bündnis werde vor Herbst 2009 zerbrechen, gebe es keinen Anlass. Den Koalitionsbruch will auch Josef Schlamann nicht herbeireden. Der Vorsitzende der CDU-Mittelständler sieht im Bündnis mit der SPD dennoch den Kern des gegenwärtigen Übels. Das große Problem ist natürlich die große Koalition, die zurzeit eine sozialdemokratisch geprägte Politik betreibt. Wenn man von dem Markenkern der Union spricht, dann gehört zur Marke immer zweierlei. Zunächst eine positive Aussage über das, was man anbietet, und zum anderen muss aber das Produkt auch dem entsprechen. Und dort sehe ich das große Problem der Union im Augenblick darin, dass sie mit der Politik der großen Koalition identifiziert wird. Und diese Politik entspricht nicht dem, was als Marke notwendig ist, um bürgerliche Schichten an sich zu binden. Ein Bericht von Michael Groth und zum Unionsstreit unter anderem ein Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Trotz der mahnenden Stimmen aus Berlin, der unionsinterne Streit um das richtige Profil dürfte auch in den kommenden Wochen weitergehen. Im Fokus der Kritik vor allem auch das Thema Gesundheit. Nicht wenige innerhalb der Union sind unzufrieden mit dem erzielten Kompromiss. Doch der Zwang zum Koalitionskonsens gibt der Parteiführung nur wenig politischen Spielraum. Die Gesundheitspolitiker beider Seiten indes scheinen fest entschlossen, mit den Krankenkassen den Konflikt um die Reform auszutragen. Aus Berlin dazu Martin Steinhage. Die gesetzlichen Krankenkassen sollen binnen 14 Tagen ihre Finanzlage offenlegen. Im Bundesgesundheitsministerium hieß es heute, man wolle rasch wissen, wie viele Schulden die Kassen derzeit noch haben. Eine Sprecherin von Ministerin Ulla Schmidt. Jetzt geht es darum, bevor wir eintreten in die Gesetzesberatung zur Gesundheitsreform, von den gesetzlichen Krankenkassen schriftlich dargelegt zu bekommen, wie denn genau der Schuldenstand aussieht. Die Forderung an die Krankenkassen unterstützt Wolfgang Zöller, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, sagte der Tageszeitung Die Welt, er wolle es nicht noch einmal erleben, dass durch eine Gesundheitsreform die Möglichkeiten für Beitragssenkungen geschaffen werden, die Krankenkassen aber so hohe Verbindlichkeiten angehäuft haben, dass sie diese erst einmal abbauen müssen, bevor die Beiträge dann sinken könnten. Zöller schließt indes nicht aus, dass der durchschnittliche Beitragssatz der Kassen im nächsten Jahr um mehr als 0,5 Prozentpunkte steigen wird, so wie dies die Koalition zunächst prognostiziert hatte. Die Entwicklung hänge auch davon ab, wie hoch die Kassen noch verschuldet seien und wie schnell sie diese Schulden abbauten. In einem Zeitungsbeitrag forderte Gesundheitsministerin Schmidt die Vorstände der Kassen auf, sich nicht länger in Besitzstandskämpfen zu verlieren. Ulla Schmidt verteidigte im Handelsblatt die Auffassung der Koalition, es gebe mit rund 250 Krankenkassen zu viele Anbieter. Um diese Zahl weiter zu verkleinern, werde es künftig möglich sein, auch Kassenarten übergreifend zu fusionieren. Das heißt, demnächst könnte zum Beispiel eine Betriebskrankenkasse mit einer allgemeinen Ortskrankenkasse zusammengehen. Ebenfalls festgelegt ist in den Eckpunkten zur Gesundheitsreform, dass die bislang 7 Krankenkassenspitzenverbände zu einem einzigen Dachverband zusammengefasst werden sollen. Nach Überzeugung von Ministerin Schmidt hat sich die in der Vergangenheit nachvollziehbare Zersplitterung der Kassenlandschaft längst überlebt. Die Neuorganisation will die SPD-Politikerin sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene durchsetzen. Die Straffung von Organisationsstrukturen werde helfen, Verwaltungsausgaben zu sparen. Im Gegensatz zu Ulla Schmidt bezweifelt der Wirtschaftsweise Bert Rürup, dass Kassenfusionen zu niedrigeren Verwaltungskosten führen. Die vorliegenden Daten würden sogar eher den umgekehrten Schluss nahelegen, sagte Rürup der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Grundsätzlich sei es aber richtig, dass künftig Kassen spartenübergreifend zusammengehen könnten. In einem weiteren Zeitungsbeitrag hat es Ministerin Schmidt als unhaltbaren Zustand bezeichnet, dass Kassenpatienten im Gegensatz zu Privatpatienten bei Fachärzten oft wochenlang auf einen Termin warten müssten. Es seien aber die gesetzlich Versicherten, die den Medizinern ihre Einnahmen sicherten. Ernste Verbände wiesen die Kritik an angeblich zu langen Wartezeiten zurück. Der NRV-Virchow-Bund warf der Ministerin vor, sie betreibe Stimmungsmache gegen ambulante Fachärzte. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung verwies auf eine Umfrage, wonach mehr als 40% der gesetzlich Versicherten nicht auf einen Behandlungstermin warten müssten. Martin Steinhage aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Mehr als 4 Jahre sind vergangen seit der verheerenden Flugzeugkatastrophe von Überlingen. Doch noch immer sorgt das Unglück für juristische Auseinandersetzungen. Die genaue Schuldfrage ist bis heute nicht geklärt, doch dies könnte sich nun ändern. Die Schweizer Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 8 Mitarbeiter der Flugsicherung Skyguide. Aus Genf dazu Pascal Lechler. Die Schweizer Behörde wirft ihnen fahrlässige Tötung und fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs vor. Sie hat Haftstrafen zwischen 6 und 15 Monaten beantragt. 3 leitenden Angestellten von Skyguide drohen die höheren Gefängnisstrafen. Die Strafverfahren gegen die Spitze der Schweizer Flugsicherung waren bereits in einem Anfangsstadium eingestellt worden. Die Anklage gegen die 8 Skyguide-Mitarbeiter stützt sich im Wesentlichen auf den Schlussbericht der Deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und auf ein Gutachten. Die deutschen Untersuchungsbehörden hatten in ihrem Bericht technische Mängel und menschliche Fehler als Ursache des Unglücks genannt. Gegen die Mitarbeiter von Skyguide ermittelt auf deutscher Seite auch die Staatsanwaltschaft in Konstanz. Das Verfahren wird aber vermutlich mit dem Schweizer zusammengelegt. Schweizer und deutsche Justizbehörden arbeiten bereits seit Sommer 2002 eng zusammen. Die 8 Mitarbeiter der Schweizer Flugsicherung Skyguide werden sich vermutlich aber erst Anfang nächsten Jahres vor dem Bezirksgericht im schweizerischen Bülach verantworten müssen. Eher wird der Prozess vermutlich nicht eröffnet werden können, teilte die Staatsanwaltschaft Winterthur heute der ARD mit. Das Bülacher Gericht muss nämlich auch im Fall der Swiss Air Pleite entscheiden. Die 8 Angeklagten haben unterdessen die Verantwortung für das Unglück von Überlingen zurückgewiesen. Am 1. Juli 2002 waren über Überlingen am Bodensee ein russisches Passagierflugzeug und eine deutsche Frachtmaschine zusammengestoßen. 71 Menschen wurden dabei getötet. Die meisten der Opfer waren russische Kinder auf dem Weg in die Ferien. Skyguide wurden nach dem Unglück Sicherheitsdefizite vorgeworfen. Offenbar soll nur 1 Fluglotse zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes Dienst vor den Kontrollschirmen gehabt haben. Dieser Fluglotse war vor 2,5 Jahren in Zürich von einem Angehörigen der Opfer des Unglücks erstochen worden. In Teilen des süddeutschen Raumes übernimmt die Schweizer Flugsicherung für die Bundesrepublik die Abwicklung des Flugverkehrs. Ende Juli hatte das Landgericht Konstanz entschieden, dass die Bundesrepublik Deutschland für die Folgen der Katastrophe zivilrechtlich haften muss. Offiziell ist der Waffenstillstand noch immer in Kraft, doch die Situation auf Sri Lanka wird von Tag zu Tag bedrohlicher. Zehntausende Menschen sind mittlerweile vor den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Tamilen-Rebellen geflohen. Auch internationale Hilfsorganisationen geraten zunehmend ins Kreuzfeuer. Bernd Muschborowska berichtet. Mit einer Offensive gegen die sogenannten Tamil Tigers versucht die Armee von Sri Lanka, die Kontrolle über die Wasserversorgung im Osten des Landes zurückzugewinnen. Es sind die schwersten Kämpfe seit dem Waffenstillstand im Jahr 2002. Die LTTE, die sogenannte Befreiungsfront für Tamil Elam, hält seit Wochen eine Schleuse besetzt. Die Tamil Tiger hatten gestern angeboten, die Wasserblockade aufzugeben, doch die Armee verlangt einen Abzug der Rebellen von der Schleuse. Beide Seiten beanspruchen die Kontrolle über die Region und berufen sich auf den Waffenstillstandsvertrag. SP-Tamil Sevan, der Chef des politischen Arms der Tamil Tigers. Die Regierung muss ihre Blockade von Gütern aufgeben, die von den Menschen in den östlichen Provinzen benötigt werden. Die Unterhändler aus Norwegen haben zugesagt, dass sie erreichen wollen, dass die Regierung ihre Angriffe gegen uns beendet. Im Gegenzug werden wir die Wasserversorgung sicherstellen. John Hansen Bauer, der Chef einer norwegischen Unterhändlerdelegation, traf sich heute mit den Tamil Tigers und begrüßte das Ende der Wasserblockade. Very important that the LTTE has now decided to Es ist sehr wichtig, dass die LTTE die Schleusen wieder geöffnet hat. Wir hoffen, dass die Gewalt jetzt wieder reduziert wird, vielleicht sogar ganz aufhört. Unser wichtigstes Ziel ist im Moment, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und eine Deeskalation zu erreichen. Gestern waren in Mutoure 15 Mitarbeiter einer französischen Hilfsorganisation ermordet aufgefunden worden. Die Tamil Tigers und die Armee von Sri Lanka machen sich gegenseitig für die Tat verantwortlich. Die Mitarbeiter der sogenannten Aktion gegen den Hunger hatten in der Region Opfern des Tsunamis vom Dezember 2004 geholfen. Mutoure gleicht inzwischen einer Geisterstadt. Die Einwohner sind vor den Kämpfen in den Dschungel geflohen. Nach Schätzungen des Roten Kreuzes sind bis zu 20.000 Menschen auf der Flucht. In Schulen und öffentlichen Gebäuden in den Nachbarortschaften wurden Notunterkünfte eingerichtet. Wir haben alles zurückgelassen, unser ganzes Hab und Gut, auch die Wertsachen. Und hier ist alles überfüllt, es gibt gar keinen Platz für uns. Wir wissen nicht, wo wir die nächste Nacht verbringen sollen. Die Tamil Tigers haben mich und meine Schwester an einem Checkpoint geschnappt, als wir fliehen wollten. Sie sagten, sie lassen nur meine Schwester laufen und wollten mich da behalten. Aber dann explodierte eine Bombe und in dem Chaos konnte ich abhauen. Ein Sprecher des World Food Programms sagte, sie seien in der Lage, bis zu 25.000 Menschen zu versorgen. Die genaue Zahl der Flüchtlinge sei aber noch unklar. Nigeria gehört zu den Top 10 der internationalen Ölexportnationen. Doch die Mehrheit der Bevölkerung lebt in bitterer Armut. Seit einiger Zeit versuchen aufständische Gruppen mit der Entführung von Ausländern auf diese Situation aufmerksam zu machen. Nun wurde auch ein deutscher Mitarbeiter einer Baufirma verschleppt, Jan Tussing. Die Rebellengruppe Bewegung für die Menschen im Niger-Delta hat sich zur Entführung des deutschen Mitarbeiters in der Erdölindustrie Nigerias bekannt. Eine E-Mail sei einem AP-Reporter zugeleitet worden, meldete die Nachrichtenagentur in der Nacht. In dem Schreiben verlange die Gruppe die Freilassung von zwei Gefangenen im Austausch gegen den Deutschen. Die Echtheit der Mail konnte zunächst nicht bestätigt werden. Den darin enthaltenen Forderungen zufolge soll der Gouverneur des Staates Bayelsa freigelassen werden. Ihm werden Straftaten im Finanzbereich zur Last gelegt. Für den Austausch benannt wird ferner ein früherer Rebellenführer, der wegen Hochverrats vor Gericht steht. In der Erklärung der Gruppe heißt es, man suche, so wörtlich, größere Emanzipation für die Menschen im Niger-Delta vor den Klauen unserer Unterdrücker. Die deutsche Geisel sei aber mit dem größten Respekt behandelt worden, der unter den gegebenen Umständen möglich sei. Der Deutsche, der dem Konzern Bilfinger Berger beim Bau von Einrichtungen eines internationalen Ölunternehmens half, wurde am Donnerstag vergangener Woche auf dem Weg zur Arbeit von Unbekannten verschleppt. Entführungen passieren im Niger-Delta regelmäßig und können oft nach Zahlung von Lösegeld unblutig beendet werden. Während bei uns in Deutschland die heißen Sommertage schon lange vorbei sind, hat die wochenlange Trockenheit auf der Iberischen Halbinsel die gewohnten Konsequenzen. Schwere Waldbrände in Nordspanien und in Portugal. Marc Koch. Buchstäblich mit Händen und Füßen wehren sich die Galizier gegen das Feuer. Neben professionellen Löschtrupps arbeiten freiwillige Helfer, rollen ihre Gartenschläuche aus und dreschen mit abgerissenen Zweigen auf die Flammen ein. Sie wollen wenigstens versuchen, ihre Häuser zu schützen. Was machst du? Was willst du denn sonst machen? Gar nichts. Ob die Grundstücke brennen oder nicht, ist egal. Was zählt, sind die Häuser. Dafür riskieren sie auch ihr Leben. Am Morgen haben Feuerwehrleute in der Nähe der südgalizischen Stadt Pontevedra die verkohlte Leiche eines 74-jährigen Mannes gefunden. Er war die ganze Nacht mit Freiwilligen beim Löschen unterwegs. 80 Feuer toben in der nordwestspanischen Region. Besonders betroffen sind Pontevedra und die Gegend um A Coruña. Immer wieder müssen Dörfer evakuiert werden, die von den Flammen bedroht sind. Inzwischen ist auch eine Luftlandeeinheit der Armee in Galizien, die sich vor allem um den Zivilschutz kümmern und verhindern soll, dass Brände auf Siedlungen übergreifen. Die Feuerwehrleute sind komplett im Einsatz, viele mussten ihren Urlaub abbrechen und zurückkommen, jeder Mann wird gebraucht. Das ist impressionant, porque te encuentras con cuatro o cinco focos al mismo tiempo y claro, no puedes. Das ist der Wahnsinn, du stehst 4 oder 5 Brandherden gleichzeitig gegenüber und kannst dich ja schließlich nicht aufteilen. Die Behörden gehen davon aus, dass die meisten Brände gelegt worden sind. Galiziens Ministerpräsident spricht von einem regelrechten Feuerterrorismus. Aussicht auf Besserung besteht vorläufig nicht. Die Temperaturen liegen weit über 30 Grad. Dazu weht ein starker Wind, der auch bereits gelöschte Feuer immer wieder aufflammen lässt. Mit diesen Problemen hat auch die Feuerwehr in Portugal zu kämpfen. Da ist vor allem der Wind, wie wir in diesem Moment sehen, und auch die Gegebenheiten vor Ort. Es ist ein sehr steiler Hang und es gibt viele Brandherde. Wir versuchen, genug Leute zusammenzuziehen, um in nächster Zeit das Feuer zu kontrollieren. Im Naturschutzgebiet Serra do Candeeiros in Westportugal ist ihnen das inzwischen gelungen. Weiter nördlich allerdings sind die Feuer noch immer außer Kontrolle. In der Nähe der Städte Braga und Porto bedrohen sie sogar mehrere Häuser. 150 Feuerwehrleute versuchen, den Brand aufzuhalten. Dabei werden sie auch von Löschflugzeugen unterstützt. Schwere Waldbrände in Spanien und Portugal. Der Bericht von Marc Koch am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.